Lysistrate, dritte Szene. Die beiden Chöre. Lysistrate kommt aus der Burg, dann mehrere Frauen. Chorführerin. Erlauchtes Haupt des kühnen Unterfangens, warum so düster trittst du aus der Burg? Lysistrate. Der Frauen schändlich tun und lüstern Wesen entmutigt mich und jagt mich hin und wieder. Chor der Weiber. Was sagst du? Was sagst du? Lysistrate. Ach, leider die Wahrheit. Chorführerin. Was gibt's so Schlimmes? Sag es deinen Schwestern. Lysistrate. Ich kann's nicht sagen, darf es nicht verschweigen. Chorführerin. Verbirg mir nichts, welch Unglück ist geschehen. Lysistrate. Nun rund heraus, wir Frauen sind Männer toll. Chor der Weiber. Ach, Zeus! Lysistrate, was schreist du auf zu Zeus? So ist's einmal. Ich bin nicht mehr imstand, von ihren Männern sie fernzuhalten, denn sie laufen fort. So traf ich eine, wie im Loch sie eben arbeitet, in der Felsengrotte Pans. Ne andere wollt am Seil hinab sich haspeln, die überlaufen. Mit den Spatzen wollte gar eine fliegen zum Orsilochos hinab. Ich riss sie noch am Haar zurück. Kurz unter jedem Vorwand suchen sie nach Haus zu kommen. Sie, dort will sich eine fortstehlen. Du, wohin? Eine Frau tritt auf. Ich muß nach Haus. Ich hab daheim milesische Wolle liegen, die mir die Motten fressen. Lysistrate. Was für Motten? Willst du zurück? Frau, mein Gott, ich komm gleich wieder. Ausspreiten will ich auf dem Lager nur. Lysistrate. Ausspreiten? Nein, du gehst nicht von der Stelle. Frau, soll ich um meine Wolle kommen? Lysistrate. Pah! Eine zweite Frau kommt heraus. Ach Gott, mein Flachs, ich ließ daheim ihn ungehäschelt. Lysistrate. Ha, schon wieder eine, der's mit dem Häscheln sehr pressiert. Geh du sogleich zurück. Zweite Frau. Bei Artemis, sogleich, wenn er gebrochen, bin ich wieder da. Lysistrate. Lass du das Häscheln, fängst du's einmal an, dann wollen auch die andern ans Geschäft. Eine dritte Frau kommt heraus. Ach, Eileithyia, halte die Geburt zurück, bis ich ein schicklich Plätzchen finde. Lysistrate, was schwatzest du da für Zeug? Dritte Frau, ich komme nieder. Lysistrate, nicht schwanger warst du gestern. Dritte Frau, aber heut. Lysistrate, um Gottes Willen, lass mich heim zur Hebam. Lysistrate, sie untersuchend. Ei, was du mir sagst, was hast du da so Hartes? Dritte Frau, einen Buben. Lysistrate, bei Aphrodite, nein, das scheint was Hohles, Metallnes. Nun, wir werden's gleich erfahren, zieht einen Helm heraus. Das dich, der heilige Helm, das ist zum Lachen. So bist du schwanger? Dritte Frau, ja, bei Zeus, ich bin's. Lysistrate, wozu der Helm? Dritte Frau, ei, wär ich nieder hier gekommen in der Burg, hätt ich hinein in dieses Nest geboren, wie die Tauben. Lysistrate, Ausflüchte, lauter Trug, du bleibst und wartest hier ruhig ab, das Kind weih fest des Helmes. Dritte Frau, nein, schlafen kann ich nicht mehr in der Burg, seit ich gesehen die heilige Tempelschlange. Zweite Frau, und ach, mich bringen noch die Eulen um, ihr Kikabau verscheucht mir Ruh und Schlaf. Lysistrate zu den drei Frauen, Hört auf mit eurem Spuk, vertrackte Weiber, nach Männern seid ihr lüstern. Glaubt ihr, sie nicht auch nach uns? Verdrießlich schleichen ihnen die Nächte hin, das glaubt. Drum, wackre Frauen, seid standhaft, harrt nur kurze Zeit noch aus, denn ein Orakel sagt, wir siegen, wenn wir einig bleiben. Hört, es lautet so, dritte Frau, ja, lass uns das Orakel hören. Lysistrate, stille, aber wenn einigen Sinns sich schüchterne Schwalben versammeln und vor dem Wiethorb fliehen und spröd sich enthalten der Stößer, dann hat ein Ende die Not und das Oberste wird dann zu unterst kehren, der donnernde Zeus. Zweite Frau, wir kämen dann oben zu liegen? Lysistrate, aber entzwein sich die Schwalben und flattern behenden Gefieders weg aus dem heiligen Ort, dann wird man nicht einen der Vögel schelten, so wüst unflätig, so lüstern und geil wie die Schwalben. Der Spruch ist klar genug, drum bei den Göttern nur nicht kleinmütig gleich, verzaget nicht, gehen wir hinein, denn Schande wär's, ihr Schwestern, wenn wir jetzt das Orakel Lügen straften. Lysistrate mit den Frauen ab. Chor der Männer. Hört, ein Märchen will ich euch erzählen, das ich einst als Knabe selbst gehört. War einmal ein Jüngling, hieß Melanion, wollt nicht frein und ging drum in die Wüste, haust in Berg und Wäldern, jagte Füchs und Hasen, flocht sich Garn und Netze, hielt sich einen Jagdhund und kam nie hinab nach Haus, der Trotzige. So zum Abscheu waren ihm die Weiber, und sie seien's uns nicht minder, denn verständig sind wir wie Melanion. Chorführer, Alte, küssen möcht ich dich. Chorführerin, ohne Zwiebeln weinst du dann. Chorführer, und das Bein aufheben zum Stoß. Chorführerin, pfui, welch Buschwerk hast du da? Chorführer, wie Myronides, der war rau auch vorn und schwarz behaart hinten, seiner Feinde Schrecken, gleich wie Formion der Held. Chor der Frauen, hört, ein Märchen will ich euch auch erzählen, zum Melanion das Gegenstück. War einmal ein finstrer Mann, hieß Timon, bissig, stachlicht, Dorn umzäunt, unnahbar, ein Erinnensprössling, und aus purem Hasse ging besagter Timon im Gebirg zu Hausen, und den Männern flucht er, den Niederträchtigen. Also hasste der sein ganzes Leben unversöhnt, euch schlechte Männer, doch den Frauen war er in Liebe zugetan. Chorführerin, willst du einen Backenstreich? Chorführer, nein, oh nein, da duck ich mich. Chorführerin, einen Fußtritt? Meinst du nicht? Chorführer, dann enthüllst du ja dein Ding. Chorführerin, wenn auch, Haare siehst du nicht, glatt, so alt ich bin, ist alles, und das Buschwerk hab ich sauber an der Ampel abgesenkt.